Am 14. März 1972, unter dem Strommast von Segrate. Unser Kampf ist ein gemeinsamer Kampf. Unser Kampf ist ein internationaler Kampf gegen einen international organisierten Feind. Gian Giacomo Feltrinelli. Wir führen diesen Kampf jeweils, wo wir leben. Den Tod. Hasta la victoria siempre. Den Tod billigend in Kauf. Nanni Balestrini, der Verleger. Aus dem Italienischen von Christel Fröhlich und Andreas Löhrer. Bearbeitung Michael Farin. Teil 1, 14.30 Uhr. Der Leichnam ruht auf einem Tisch aus weißen Majolika-Kacheln, durchzogen von langen Rillen, in denen das Blut abfließen kann. Der Körper ist nackt. Die Haut ist außergewöhnlich blass. Mit einer kreisförmigen Bewegung rund um den Nacken wird der Tote skalpiert und die Kopfhaut über das Gesicht gezogen. Dies ist der erste Akt der Obduktion. Die Stille wird durch das Kreischen der Kreissäge, mit der die Schädeldecke geöffnet wird, durchbrochen. Wenn er die Schädelplatte jetzt abnimmt, liegt das Gehirn offen da. Aber dort unten war nichts. Keine Gipfel, kein Leben, kein Aufstieg. Und dieser Gipfel war auch eigentlich kein Gipfel. Er hatte keine Substanz, keine feste Grundlage. Was er auch sein mochte, er zerbröckelte, er brach zusammen, während er selbst in den Vulkan fiel. Er musste ihn also doch erklommen haben, obwohl jetzt das Geräusch sich heranwälzender Lava in seinen Ohren war, entsetzlich. Das war ein Ausbruch, doch nein, das war nicht der Vulkan, die Welt selbst zerbarst. Als um 14.30 Uhr das Messer in Aktion tritt, sind die Voruntersuchungen der Autopsie in dem mittelgroßen Saal mit zwei Seziertischen schon seit 2 Stunden in Gang. Die Leiche war um 12.30 Uhr gebracht worden. Das Leichentuch wurde entfernt und zahlreiche Aufnahmen wurden gemacht. Aus der totalen und Großaufnahmen von jedem Detail. Der knapp oberhalb des Knöchels abgerissene Fuß liegt jetzt auf dem Tisch. Der Stumpf des rechten Beins endet in der Mitte des Oberschenkels. Der andere Teil fehlt. Er wurde von der Explosion zerfetzt und in alle Winde verstreut. Der unbekleidete Körper wird nochmals fotografiert. Der Bart ist schon älter, über Monate gewachsen, sieht aus wie Pfeffer und Salz. Die weißen Senkspuren am Bart sind, so stellt man fest, auf die Hitze der Explosion zurückzuführen. Der Richter hat die Fragen bereits formuliert, die die Gerichtsmediziner beantworten sollen. Der Anwalt des Nebenklägers wiederholt seine Forderung, Zeitpunkt und Ursache des Todes festzustellen und zu klären, ob die durch die Explosion gerissenen, klaffenden Wunden einem Lebenden zugefügt wurden oder nicht. Ob es ältere Spuren, vorausgegangener, äußerer Einwirkungen gibt, die den Tod oder zumindest eine schwere Verletzung zur Folge gehabt haben könnten. Obwohl die Angelegenheit tragisch ist und die Umstände makaber sind, ist die Atmosphäre geprägt von ausgesuchter Würde und höflicher Korrektheit. Wäre da nicht der Untersuchungsgegenstand gewesen, so der Kommentar eines Gutachters nach der Autopsie, hätte es die Sitzung wegen der Höflichkeit und dem von allen Beteiligten gezeigten Respekt verdient, im Fernsehen übertragen zu werden. So vorbildlich war sie. Dem ersten Schnitt ging die äußerliche Erkundung des Körpers voraus. Eine langwierige Untersuchung des zerfetzten Rumpfes. Arterie und Vene des Oberschenkels sind schlaff und ohne Blut. Das Gewebe wird auseinandergezogen. Gefäße und Adern werden auf mögliche Partikel untersucht, die bei einer Bombenexplosion metallisch sein müssten. Es fanden sich aber keine solcher Spuren. Die linke Körperhälfte ist bis auf die unteren Gliedmaßen die Anzeichen einer Verbrennung zeigen, unversehrt. Schon jetzt kann wegen der bleichen Haut und des Zustands der Oberschenkelarterie mit Sicherheit gesagt werden, dass der Tod durch Verbluten eingetreten ist. Der Tod durch Verbluten unter Mitwirkung der Dynamitexplosion schließt ein erstes Element des Zweifels aus. Es ist ausgeschlossen, dass der Tod bereits Stunden oder gar Tage vor der Explosion eingetreten sein kann. Die Fragen bezüglich der Blutergüsse und der blutunterlaufenden Stellen am Körper bleiben aber offen. Wenn sie zustande kamen, als der Körper zu Boden stürzte, der Mann also in den ersten Sekunden nach der Explosion noch lebte, würde das die Hypothese stützen, dass das Dynamit explodierte, während sich der Verleger einige Meter über dem Boden auf dem Strommast befand. Aber auch die andere Hypothese, dass das Opfer vor der Explosion geschlagen wurde und es betäubt oder schon tot war, ist noch zulässig. Wird die vitale Reaktion, das heißt der Grad der Blutinfiltration in das Gewebe, das die Stöße erhalten hat, dies beweisen können? Auch der Umfang der unverletzt gebliebenen Körperteile lässt zwei einander widersprechende Hypothesen zu. Hier scheinen erste Hinweise der Autopsie eher für die Mordhypothese zu sprechen. In der Tat erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass Dynamit, das in Kniehöhe eines Menschen explodiert, der rittlings oder gebückt oder aufrecht auf einem Strommast balanciert, einen derart großen Teil des Körpers, angefangen beim Unterleib, unverletzt lässt. Ein solches Bild erschiene, zumindest auf der Grundlage der Gerichtsmedizin bekannten Fälle, wahrscheinlicher, wenn die Explosion über einem flach auf der Erde liegenden Körper erfolgt wäre, da eine Explosion stets dazu neigt, sich mehr nach oben als seitlich auszubreiten. In diesem Fall aber hätten es zwei Explosionen sein müssen. Der Strommast ist in einer Höhe von 3 Metern am Verbindungspunkt der Horizontalen mit 2 diagonalen Streben stark verbogen worden. Das Gericht hat deshalb eine Untersuchung des Strommasts angeordnet, um zu klären, ob es nur eine Explosion gab oder ob, nur einmal angenommen, mit einem einzigen Auslöser eine Explosion über dem auf der Erde liegenden Mann und gleichzeitig eine weitere am Strommast in 3 Meter Höhe ausgelöst wurde. Auch diesbezüglich gibt es wieder 2 oder noch mehr Alternativen. Das Opfer könnte sich die Verletzungen beim Sturz vom Mast zugezogen haben. Oder falls das Opfer am Boden lag, könnten sie auch die Folge von Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand noch vor Eintritt des Todes sein. Und schließlich könnten sie resultieren aus dem Wiederaufprall des durch die Explosion in die Luft geschleuderten Körpers auf dem Boden. 15.40 Uhr. Öffnung des Brustkorbs. Schnitt und beidseitige Resektion der Rippen. Flüssiges Blut tritt aus. Teils hämolytisch. Ein Teil davon wird aufgefangen. Es wird für andere Untersuchungen, speziell für toxikologische, gebraucht. Entnahme des Herzens. Es wird herausgetrennt und ausgedrückt. Dann werden die Lungenflügel mitsamt der Luftröhre entfernt. Die Bronchien werden mit einer Schere abgetrennt. Der Magen wird oben und unten verschnürt, damit der Mageninhalt nicht austritt. Und so herausgeschnitten. Dann wird er geöffnet und der Inhalt begutachtet. Zusammen mit dem Blut, dem Urin und dem Mageninhalt werden alle herausgetrennten Eingeweide mit Nieren, Leber und Milz dem toxikologischen Gutachter anvertraut. Das Ergebnis der Analyse wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen. Wird es alle Zweifel ausräumen? Übereinstimmend sind die Gutachter der Ansicht, dass sich eindeutige Aussagen treffen lassen, falls sich offensichtliche Spuren einer Droge finden. Es ist jetzt bereits nach 5 Uhr am Nachmittag. Untersuchung des Leibs, nachdem man ihn mit einem Bauchschnitt unterhalb des Zwerchfells geöffnet hat. Der Dünndarm kommt zum Vorschein und der lange Strang des Darms wird Stück für Stück abgeschnitten und geöffnet. Der Darm ist überwiegend leer. Selbst im Dickdarm findet sich nur wenig kotiger Brei. Die Genitalien, sind anatomisch vollständig. Zur Untersuchung des Rückgrats, das heißt der Wirbelsäule, wird der Tote auf den Bauch gedreht. Zuvor wurde noch der Kehlkopf kontrolliert. Wenn das Opfer erwürgt worden wäre, wäre der Kehlkopf gebrochen. Er ist es nicht. Um 19 Uhr endet die Untersuchung der Wirbelsäule. Der Körper wird gewaschen und gesäubert. Der Pathologe nimmt Nadel und Faden zur Hand und vernäht sorgfältig die langen Öffnungen. Die Kopfhaut wird an ihren Platz zurückgebracht und befestigt. Der Richter diktiert die übliche Feststellung, dass der Leichnam wieder anständig hergerichtet sei. Der Schlussbericht wird vervollständigt und noch einmal verlesen. Donnerschläge krachten in den Bergen. Und dann, unmittelbar neben ihnen freigelassen, stieg das Pferd hoch. Den Kopf hin und her werfend, drehte es sich um sich selbst und galoppierte dann wiehernd in den Wald. Zuerst empfand er eine wunderliche Erleichterung. Sie hatten ihn erschossen, das wusste er jetzt. Er ging auf ein Knie nieder, dann fiel er stöhnend flach aufs Gesicht ins Gras. Es regnete sacht. Gestalten geisterten um ihn und hielten seine Hand. Vielleicht noch immer, um ihn auszurauben, oder um ihm zu helfen, oder auch nur aus Neugier. Er fühlte sein Leben entgleiten wie ein Stück glitschige Leber und im zärtlichen Gras versickern. Er war allein. Wo waren sie alle? Oder war nie jemand da gewesen? 19.30 Uhr. Die Leichenträger treten ein. Sie heben den Körper vom Keramiktisch und legen ihn auf eine Bahre. Während die Gutachter ihrer Wege gehen, verschwindet die Bahre in einem Korridor, nimmt den Weg ins Leichenschauhaus. Der elfenbeinfarbene Leichnam hat aufgehört, die Gutachter, die Richter, das breite Publikum zu interessieren. Er ist nun mit einem Tuch bedeckt, weiß wie ein leeres Blatt, auf das man jetzt schreiben kann, was man will. Wie auf ein großes weißes Stück Papier, das sich über das stumme, elfenbeinfarbene Gesicht legt. Das Gesicht mit den zurückgekämmten Haaren, der großen Brille, den schmalen Lippen. Das Gesicht auf den Zeitungsfotos an jenem Morgen. Das Bild auf der Titelseite der Zeitungen. Ein graues Passfoto. Ein Automatenbild. Er mit den zurückgekämmten Haaren, der großen Brille und den schmalen Lippen. Ich wusste es sofort. Ich stand da und mir blieb die Luft weg. Aber das ist ja tatsächlich er. Wirklich, er ist es. Und da beginnt die Geschichte. Alles beginnt bei diesen Zeitungen mit dem Bild auf den Titelseiten der Zeitungen. Nehmen wir an, da ist er. Er geht aus dem Haus, recht früh, wie jeden Morgen, um am Kiosk vor dem Haus Zeitungen zu kaufen. Sein Blick fällt auf das Bild unter der fetten Schlagzeile auf der Titelseite der Zeitung. Ihm bleibt die Luft weg. Einen Moment lang steht er völlig verkrampft da. Alle Muskeln seines Körpers verkrampfen sich. Er spürt ein Ohrensausen oder was weiß ich, dort vor dem Kiosk, mitten im Straßenlärm, die Geräusche der Stadt. Dann schüttelt er sich, kauft alle Zeitungen, die es am Kiosk gibt. Er kauft 3, 4, 5, 6 Zeitungen und geht nach Hause. Wieder zu Hause weckt er sie. Sie schläft noch. Er weckt sie, um ihr die Zeitungen zu zeigen. Er ist sehr aufgeregt. Sie versteht nicht gleich, weil sie noch halb im Schlaf ist, aber dann versteht sie schlagartig und sagt, das ist nicht möglich. Ihr steigen die Tränen in die Augen. Er ist sehr aufgeregt, glaubt, sie trösten zu müssen. Er nimmt ihre Hand, legt die Zeitungen aufs Bett, blickt ihr in die Augen voller Tränen. Und so bleiben sie einen Moment lang bewegungslos und still. Er hat sie geweckt, um ihr Bescheid zu sagen, um ihr die Zeitungen zu zeigen, um mit ihr zu reden, und sie schlief noch in dem dunklen Zimmer. Er hat das Licht der Nachttischlampe angeknipst, hat die Zeitungen aufs Bett geworfen, Sie ist aufgewacht. Vielleicht war sie auch schon wach. Er hat ihr eine der Zeitungen, die mit dem großen Bild auf der Titelseite, vor die Augen gehalten. Einen Augenblick lang versteht sie nicht, traut ihren Augen nicht, dann sagt sie etwas oder sagt auch nichts. Und die ganze Spannung in ihm, das Ohrensausen, entlädt sich durch ihre Gegenwart, dehnt sich aus und füllt das Halbdunkel des Zimmers. Es erfasst sie, umschließt sie, erstickt sie. Sie sind beinahe unfähig zu reden oder sich zu bewegen. Dort also beginnt die ganze Geschichte. Wie wir sehen werden, entschließen sie sich für eine Weile den Ort zu wechseln. Sie entschließen sich, in die Wohnung eines Freundes zu gehen. In dieser Wohnung wird über die Ereignisse gesprochen werden und andere Dinge werden passieren, bis zur letzten Szene, der Begräbnisszene, wo sich alle einfinden werden, zusammen mit sehr vielen anderen. Denn dort geht diese Geschichte zu Ende und dort beginnt eine neue Geschichte. Die Zeitungen sind über das Bett verstreut und eine Zeit lang nehmen sie die Zeitungen, lesen sie und reichen sie weiter. Aber sie lesen immer nur den Artikel unter der fetten Schlagzeile, auf der Titelseite, unter dem sich fast immer das Foto findet. Das Gesicht des Mannes mit der Brille und den schmalen Lippen. Schließlich wirft sie die Decke weg. Die Zeitungen fallen zu Boden. Sie steigt aus dem Bett, zieht sich etwas über. Einen Morgenrock aus chinesischer Seide, wie man ihn damals trug. Mit festem Schritt durchquert sie den Raum und öffnet das Fenster. Zusammen mit dem Tageslicht dringt der Stadtlärm ins Zimmer. Dann geht sie ins Bad. Sie hat nicht gesprochen. Hat kein Wort gesagt. Sie geht ins Bad, während er noch immer auf dem Bett sitzt. Er schaltet das Radio ein, das auf dem Schränkchen neben der Lampe steht, die er jetzt ausknipst, da nun das Tageslicht durch das Fenster tritt. Und er hört Radio, um die neuesten Nachrichten mitzubekommen. Aber das Radio bringt gerade keine Nachrichten. Er sucht alle Sender ab. Aber es gibt überall nur Musik. Ab und zu auch ein bisschen Werbung, also schaltet er das Radio wieder ab. Er hört den Lärm, der von der Straße heraufdringt, und er hört sie duschen. Er hebt irgendeine Zeitung vom Boden auf oder nimmt sie vom Bett und betrachtet die Überschriften, die er vorher nicht gesehen hatte. Er liest einen Artikel, der ihn interessiert. Der amerikanische Milliardär Howard Hughes, den nur wenige Menschen je zu Gesicht bekommen haben, hat sein Versteck in Managua, Nicaragua, verlassen. Er landete mit seiner Privatmaschine in Los Angeles. Diese Meldung wurde von einem seiner Mitarbeiter übermittelt, der sich jedoch weigerte, weitere Fragen der Journalisten nach dem Aufenthaltsort des Milliardärs zu beantworten. Heute Morgen ist im Peking Hotel, dem elegantesten Hotel der chinesischen Hauptstadt, ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen haben sich in einem seit einigen Wochen wegen Instandsetzungsarbeiten unbenutzten Flügel des Hotels ausgebreitet. Es wird hauptsächlich von ausländischen Delegationen, Gästen der chinesischen Regierung und Diplomaten besucht. Nur selten beherbergt es auch Touristen. Vor einigen Tagen sind hier die amerikanischen Black Panther während ihres China-Besuchs abgestiegen. Sie ist jetzt fertig mit Duschen. Sie kommt aus dem Bad, eingehüllt in ein Handtuch, vielleicht ein gelbes. Er ist noch da, sitzt auf dem Bett. Auf dem Boden überall verstreut die Zeitungen. Sie ist reingekommen und trocknet sich mit dem Handtuch ab. Und jetzt ist es nötig zu reden. Plötzlich läutet es an der Tür und beide verstummen. Sie verharren regungslos, sie lauschen und überlegen sofort, wer das sein könnte. Möglicherweise eine Hausdurchsuchung. Vielleicht verhaften sie dich. Man kann nie wissen. Und wenn es wahr ist, wenn der auf dem Bild wirklich er ist, dann ist in diesem Augenblick alles möglich. Sie wussten es schon. Seit einigen Jahren war alles möglich. Und alles Mögliche passierte. Ein 45 Jahre alter Mann, ist tot. Zerrissen von einer Sprengladung, die er in der Hand hielt, während er versuchte, einen großen Gittermast der zentralen Hochspannungsleitung von Mailand zu sprengen. Nach seinen Papieren hieß er Vincenzo Maggioni, geboren am 19. August 1926 in Nuovi Ligure. Dem Führerschein nach hatte er seinen Wohnsitz in Mailand, in der Via Savona 12. Die Ermittlungen der Polizei ergaben aber bereits, dass die Dokumente gefälscht sind. In Nuovi Ligure gibt es keinen Vincenzo Maggioni. Er wurde dort nie geboren. Auch der VW-Bus, mit dem der Bombenleger zum Tatort gelangte, ist genauestens in den durchdachten Plan einbezogen, um die Ermittler zu verwirren. Die Ermittlungen ergaben bisher, dass der Bus zunächst auf eine Frau namens Luigia Giudice zugelassen war und später von Gianfranco Invernizzi erworben wurde, die beide in Mailand wohnen. Beide konnten aber ohne Schwierigkeiten nachweisen, dass sie den Bus weder gesehen noch besessen haben. Man weiß auch nicht, in welcher Richtung man nach den Hintermännern dieses sehr ernsten Zwischenfalls suchen soll. Es ist aber offensichtlich, dass dieser versuchte Sabotageakt einen politischen Hintergrund hat. Die tragische Episode spielte sich etwa 10 Kilometer vor Mailand ab, zwischen den Ortschaften Segrate und Piotello, in einem Landstrich, der Cascina Nuova heißt. Über die Felder zieht sich zwischen riesigen, im Boden verankerten Stahlmasten die Hauptleitung der Elektrizitätswerke. Die Ringleitung Nord Limitu Sud rings um Mailand herum. Die 220.000 Volt Hochspannungsleitung versorgt die Straßenbahnen, die Oberleitungen der Omnibusse, die Straßenbeleuchtung fast der gesamten Stadt mit Strom. Wäre das Attentat gelungen, wäre Mailand praktisch paralysiert gewesen. Die Explosion erfolgte vermutlich gegen 9 Uhr abends. Entdeckt wurde das Geschehen heute gegen 16 Uhr. Von einer Promenadenmischung, die auf den Namen Twist hört, ein schwarzer Welpe, der einer der Familien in der Cascina Nuova gehört. Segrate liegt vor den Toren Mailands, nördlich des Industriegebiets und 6 Kilometer Luftlinie vom Flughafen Linate entfernt. Zwischen der Eisenbahn und der Straße, die östlich am Ort vorbeiführt, liegt die Cascina Nuova. Und auf einem der Felder dieses Bauernhofs erhebt sich der Hochspannungsmast Nummer 71, Teil einer 220 Kilovolt Leitung der Elektrizitätswerke. Es handelt sich dabei um einen besonders wichtigen Strommast, nicht nur, weil er die Stadt mit Strom versorgt, sondern auch, weil eine weitere 130 Kilovolt Leitung mit betroffen ist, wenn seine Leitungen zusammenbrechen. Jedenfalls macht man hier, unter diesem Strommast, die makabre Entdeckung. Gegen 16 Uhr fällt den Brüdern Lorenzo und Luigi Stringhetti, 41 und 43 Jahre alt, wohnhaft in der Cascina Nuova auf, dass ihr kleiner Hund Twist sehr aufgeregt ist und ständig bellend auf demselben Weg zwischen Hof und Feld hin und her läuft. Ein Mann lag rücklings auf dem Boden, der Körper schrecklich zerfetzt. Ein Bein vom Fuß bis zum Knie wurde einige Meter entfernt gefunden, aber das Gesicht war unversehrt. Im nächsten Augenblick, als er aufzustehen versuchte, sah er im Schein eines grellen Blitzes das Pferd ohne Reiter. Es sprengte an ihm vorüber, nicht auf ihn zu. Und er sah es in allen Einzelheiten, den verrutschten, klirrenden Sattel, sogar die in die Gruppe eingebrannte Nummer 71. Noch einmal versuchte er aufzustehen und er hörte sich schreien, als das Pferd kehrt machte und auf ihn zukam. Der Himmel war ein weißflammendes Tuch, an das eine Sekunde lang die Bäume und das sich bäumende, schwebende Pferd geheftet waren. Die neugierig gewordenen Brüder schauen nach. Sie finden den Körper eines Mannes, der auf dem Rücken liegt. Sie sehen ihn blutüberströmt und glauben, er wollte Kupferleitungen stehlen und sei dabei von einem elektrischen Schlag getroffen worden und vom Mast auf die Erde gefallen. In der Nähe stehen drei Armeerucksäcke. Einer ist leer. Ein anderer enthält löslichen Kaffee, Milchpulver und andere Stärkungsmittel. Im dritten finden sie 13 Stangen Dynamit. Jede etwa 200 Gramm schwer. Weitere 30 Stangen sind bereits am Mast angebracht. Der Bombenleger wurde am Fuße des Strommasts auf dem Rücken liegend aufgefunden. Brustkorb und Bauch waren eine einzige klaffende Wunde. Ein Bein war glatt abgerissen und ungefähr 20 Meter weit fortgeschleudert worden. Der Schauplatz der Tragödie, eine Wiese, nahe der Ortschaft Segrate, war übersät von Hautfetzen und Blut. Viel Blut. Es gab keinen Zweifel. Der Mann, der mit ausgebreiteten Armen auf der Erde lag, das Gesicht dem Himmel zugewandt, war in eine Falle gegangen, die er sich selbst gestellt hatte. Die Feuerwerker haben vor Ort eine erste Rekonstruktion des Anschlags vorgenommen, um herauszufinden, was geplant war und was stattdessen geschah. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass der Bombenleger, ungeachtet des tödlichen Unfalls, kein Laie, sondern Experte im Umgang mit Sprengstoff war. Der Mann muss auf die unterste diagonale Verstrebung des Masts geklettert sein, um die erste Dynamitladung anzubringen, mit der dann die folgenden Ladungen vorbereitet und gezündet werden sollten. Mit dem Ende des langen Stromkabels, einem normalen weißen Kabel in der Hand, kletterte der Attentäter dann bis zur ersten Horizontalverstrebung des Masts in 3 bis 4 Meter Höhe. Offenbar wollte er dort eine zweite Ladung anbringen, die das Zentrum der Metallkonstruktion zerrissen hätte und das Kabel von dort auf der gegenüberliegenden Seite wieder hinunterführen, um die dritte Ladung anzubringen. Aber gerade während er mit der zweiten Dynamitladung in der Hand hochkletterte, explodierte sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund eines elektrischen Kontakts. Von der Explosion wurde der Mann zu Boden geworfen. In dem Augenblick, in dem er den Boden berührte, erfolgte die zweite Explosion. Diese Rekonstruktion des Vorgangs, so die Befürworter der These, wird durch einige Indizien gestützt. Die Pfeiler des Masts sind bis in 4 Meter Höhe mit Blut und Hautfetzen beschmiert. Das Weizenfeld, auf dem sich der Strommast erhebt, ist in einem Umkreis von ungefähr 15 Metern mit Fleischfetzen und Knochenstücken übersät. Die Spuren am Mast scheinen mit großer Wucht von der ersten Verstrebung des Mastes aus in horizontaler Richtung geschleudert worden zu sein. Die anderen dürften vom Boden ausgehend leicht nach oben geworfen worden sein. Diese sind viel zahlreicher und scheinen ihren Ausgangspunkt dort zu haben, wo der Attentäter aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Boden aufgeschlagen ist, nachdem er von der Verstrebung gestürzt war, an der er gerade eine Bombe anbringen wollte. Der Mond war fort. Ein heißer Windstoß blies ihm ins Gesicht. Und im Nordosten flammte ein weißer Zickzackblitz, ein sparsames Donnerrollen, eine verhaltene Lawine. Der steiler werdende Pfad bog noch weiter nach rechts und begann sich zwischen einzelnen Wachposten hindurchzuwinden, einsamen, hohen Bäumen und riesigen Kakteen, die mit ihren unzähligen gekrümmten Stachelhänden nach allen Seiten des Pfads den Blick versperrten. Es wurde so dunkel, dass man sich wunderte, die Welt draußen nicht in schwärzester Nacht zu finden. Der genaue Ort der zweiten Explosion ist durch eine Blutlache und die Lage des abgerissenen Oberschenkels des Attentäters sowie von einem weiteren kleinen, aber doch zusammenhängenden Blutfleck nahe der Hüften des von der Explosion zerfetzten Bombenlegers markiert. Zwischen den beiden Blutlachen, in denen sich eine beachtliche Menge Blut verklumpt hatte, ist eine Vertiefung zu erkennen, die nach Ansicht der Experten von der Explosion der zweiten tödlichen Ladung herrührt. Der Mann wird auf dem Rücken liegend gefunden. Er trägt eine grüne Windjacke, einen dunkelroten Pullover, graue Hosen und Gummistiefel. In seiner hinteren Hosentasche findet sich eine Zigarettenschachtel der Marke Astor, eine einfache Handgranate gefüllt mit gepresstem Trinitrotoluol und mit einem Streichholz scharf gemacht. 400 Meter vom Strommast entfernt, an einer kleinen Straße, die zur Provinzstraße nach Cassano führt, wird ein Volkswagenbus gefunden. Das zum Wohnmobil umgebaute Fahrzeug hat das Kennzeichen MI-G-642-62. In seinem Inneren finden sich Holzbrettchen der gleichen Art, wie sie der Bombenleger benutzt hatte, um seine Sprengstoffstangen anzubringen. Außerdem finden sich noch ein grauer Lodenmantel, ein amerikanischer Militärregenmantel, verschlossene Konserven und auf dem Armaturenbrett ein Stapel Landkarten verschiedener italienischer Regionen. Es ist anzunehmen, dass die angegebenen Anschriften auf den im Jahre 1970 ausgestellten Dokumenten und alle weiteren Daten bis hin zum Namen Einzelheiten einer nicht existierenden konstruierten Person sind. Vermutlich ist das einzig Authentische am Personalausweis das Foto. Alles bleibt also zumindest derzeit noch geheimnisvoll. Doch kann das Geheimnis schon in den nächsten Stunden ganz oder teilweise gelüftet werden. Im Augenblick ist nur eine Tatsache gesichert. Ein Mann, der eine Stadt paralysieren wollte, ist auf schreckliche Weise ums Leben gekommen. Als Opfer seines eigenen Verbrechens. Da haben wir sie und ihn, das Paar, das ihn auf dem Foto des geheimnisvollen Bombenlegers in den Zeitungen wiedererkennt. Sie erkennen den Verleger und sie könnten ein intellektuellen Pärchen sein, mitten aus der Bewegung und den politischen Geschichten jener Jahre. Sie könnten beispielsweise an der Universität arbeiten. Sie sind in den 30ern und sie leben eine Zweierbeziehung, in der es vielleicht schon Probleme wegen des Feminismus gibt, der damals entstand. Sie kennen den Verleger seit langem und haben ihn auch während seiner halb illegalen Zeit der letzten Jahre ab und zu getroffen. Um diese Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die einige Menschen erleben, als plötzlich die Todesnachricht wie eine Bombe einschlägt, ist es wichtig, dass wir alle versuchen, unsere Erinnerung wachzurufen. Wir sollten aber daran denken, dass es nötig ist, sie in Bildern zu erzählen und mit den Reaktionen auf die Bilder. Du vergisst dabei, dass es an diesem Morgen, unmittelbar nach der Meldung, schon überall Hunderte von Hausdurchsuchungen gab. Daher befinden wir uns unter enormer Spannung in einer verrückten Situation. Und mir erscheint es logischer, dass es zuerst einmal darum geht, sich zu informieren. Und deshalb geht er raus, um von einer Telefonzelle aus zu telefonieren, während sie einen Koffer packt. Nein, also wenn du in einer solchen Situation gehst, nimmst du keinen Koffer. In Eile ziehst du dir etwas über und dann nichts wie weg. Damals machten wir es so, in diesen Situationen, die wir oft erlebt haben. Gut, und schon während sie die Stadt durchqueren, um die Journalistin zu treffen und auch danach auf dem Weg zu ihrem Nachtquartier geschehen bemerkenswerte Dinge. Zum Beispiel ein Kiosk oder eine Bar, in der die Leute die Nachricht diskutieren und sie hören, was die Leute dazu sagen. Oder eine Polizeisperre, an der sie angehalten werden und ihr Kofferraum kontrolliert wird. Wie auch immer. Sie haben sich entschieden, die Nacht aus Sicherheitsgründen an einem anderen Ort zu verbringen. Und dort werden Sie andere Personen treffen, die ebenfalls dort sind, weil Sie die Nacht sicherheitshalber nicht in der eigenen Wohnung verbringen wollen, die also in der gleichen Situation sind wie Sie. In dieser Nacht waren Menschen auf der Flucht. Es gab Leute, die sich versteckten, und Leute, die aus Gründen der Vorsicht zuerst einmal das Weite suchten. Und dann war da auch noch die Hauptsache, dass der Tod des Verlegers für alle diese Personen von großer Bedeutung ist, dass sie gezwungen sind, sich in Frage zu stellen und Entscheidungen zu treffen. Ich denke, es müsste eine Situation sein, in der 4 oder 5 Personen vorkommen. Und jede dieser Personen repräsentiert eine sehr genaue Position. Sie könnten sich an einem Ort treffen, der dieser hier sein könnte. Hier finden sie sich wieder und hier, um das zentrale Rätsel des Todes des Verlegers herum, formiert sich dieser Chor der Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen an dem Ereignis interessiert sind, das sie alle in Bewegung gesetzt hat. Sie sind auf verschiedenen Wegen zu einem einzigen Ort gelangt, an dem sie sich treffen, dem Ort des Chors. Eine schöne Idee, das mit dem Chor. Stellen wir uns vor, die Geschichte spielt sich hier ab, hier in diesem Haus, deinem Haus. Einem Haus wie diesem, mit schönen und modernen Möbeln, genau wie hier. Es muss uns gelingen, hier eine kleine widersprüchliche Gesellschaft zusammenzubringen. Also am ersten Tag ist da das Paar, das wir gesehen haben. Dann gibt es einen Demokraten, einen Journalisten oder Anwalt. Besser ein Journalist wegen des Problems der Presse. Auch er ist zwischen 30 und 40 und Verfechter der These, dass der Verleger ermordet worden sei. Dann haben wir den Kommunisten, den Partisan. Er steht für die verratene Resistenza und ist einiges älter. Er und seine Frau sind ein gut aufeinander eingespieltes Paar und sind die Eigentümer des Hauses. Dann gibt es noch einen Jugendlichen, Idealbild eines Schülers des Verlegers. 18 bis 20 Jahre alt, stark, schön, blond, der mit allen streitet und der sich dann in den 70er Jahren dem bewaffneten Kampf anschließen wird. Der Journalist könnte eine Frau sein. Wir können die Journalistin hierher kommen lassen, die wir schon gesehen haben, die sich am Morgen mit den beiden getroffen hat. Und außerdem können wir es so machen, dass es zwischen der Journalistin und dem jungen blonden Revolutionär eine Beziehung gibt, die schon älter ist oder sich erst dort entwickelt. Jedenfalls wird sie zum Konflikt, wenn die Widersprüche darum aufbrechen, wie der Tod des Verlegers richtig zu deuten sei. Vergangene Nacht wurde der leblose Körper eines Unbekannten am Fuße einer Hochspannungsleitung gefunden, die halb Mailand mit Strom versorgt. Das Gesicht eines angeblichen Maggioni wurde eingehend studiert, in Abschnitte eingeteilt und begutachtet. Von der Nase bis zur hohen Stirn mit den Geheimratsecken, von den Nasenlöchern bis zum Kinn und den Ohren. Die Identifizierung gelang dann aber eher durch das aufmerksame Studium des Fotos als durch die Untersuchung der Leiche. Das von den Zeitungen veröffentlichte Bild aus dem auf den falschen Namen Vincenzo Maggioni ausgestellten Personalausweis wurde gedreht und gewendet. Und natürlich gab es einen, der schwor, dass es dem Verleger stark ähnelt, und einen, der ebenso überzeugt das Gegenteil vertrat. Die beiden Fotos, die der Tote bei sich trug, wurden immer weiter vergrößert, bis die Ermittler schließlich auf einer Vergrößerung die letzte Ehefrau des Verlegers erkennen konnten. Eine Entdeckung, wie sie aufsehenerregender wohl kaum sein könnte. Die Nachricht, dass es sich bei dem Terroristen, der bei dem Versuch, einen Hochspannungsmast zu sprengen, zerfetzt wurde, um den Verleger handelte, schlug in Mailand wie eine Bombe ein. Wir erwarten für die nächsten Stunden Informationen, die jeden Zweifel über die Angelegenheit ausräumen werden. Eine Angelegenheit, die ohne Zweifel eine dunkle Geschichte, eine trübe Geschichte ist und die für dunkle Zwecke benutzt werden könnte. Alles an dem tragischen Schauspiel von Segrate, in dem der Verleger die Hauptrolle spielt, liegt vollständig im Dunkeln. Einige Aspekte erscheinen absurd, andere sind offensichtlich unwahrscheinlich und jede Frage ist zulässig, auch die schlimmste. Alles an dieser Sache muss gesichtet und einer peinlich genauen Analyse vor den Augen der Öffentlichkeit unterzogen werden. Ein Verrückter, noch verrückter, als man ihn sich vorstellen kann. Das Opfer seines eigenen Wahnsinns, wie extravagant und abenteuerlich einem die Person auch erscheinen mag. Ein solches Verhalten grenzt an Wahnsinn und ist nahezu unglaublich. Als er aufwachte, schlief sie noch. Er ist aufgestanden, weil er nicht schlafen konnte, wegen dieses Gefühls im Magen und im Kopf. Die anderen im Haus schliefen fast alle noch, da sie bis spät in die Nacht hinein diskutiert hatten. Bis zum Morgengrauen hatten sie gestritten. Und es hatte sich eine allgemeine Konfliktsituation eingestellt, ein bisschen auch unterstützt vom Alkohol. Es war, als ob jeder gegen jeden Krieg führte. Vorübergehende Bündnisse wurden geschlossen, die aber bald darauf wieder zerbrachen. Auch mit dem jungen Blonden war er einmal aneinander geraten, da es ihm schien, dass er ein wenig übertriebe mit der Geschichte der Gewalt und der Waffen. Sie hatten die ganze Nacht über gestritten. Alle waren sich konfus, nicht konfus, klar, dunkel, komplex des Übergangs bewusst, der sich gerade vollzog. Deshalb konnten sie den Streit auch nicht beenden. Sie fühlten, dass die Gewalt dieses Todes für alle neue, nicht wieder zurückzudrehende Situationen schaffen und erzwingen würde, die unterschiedlich widersprüchlich, konfliktreich waren, aber auf jeden Fall unumkehrbar. Und so stritten alle über alles, keine Möglichkeit des Ausgleichs, kein »Das erkläre ich dir später«. Da ist die Konfrontation, die Aggression. All das schafft starke Zuneigung, aber auch viele Konflikte. Sie sind alle zusammen, aber doch getrennt. Wieder sind sie zusammen und wieder sind sie getrennt. Deshalb diese Nacht der Diskussion, der großen Spannung. Es finden sich Zweideutigkeiten, die sich auflösen, Doppelsinnigkeiten, die sich auflösen. Eine Anzahl Positionen, die nicht ausreichend geklärt waren in der Vergangenheit, aber nebeneinander bestehen konnten, was jetzt nicht mehr geht, in dieser Mehrdeutigkeit. Die demokratische Journalistin kann nicht mehr mit dem jungen Revolutionär vögeln. Oder sie können weiter miteinander vögeln, dafür aber nicht mehr miteinander reden. Es muss aber klar sein, dass abgesehen von den Konflikten, die aus unterschiedlichen Bewertungen, gefühlsmäßigen Reaktionen, ideologischen Positionen und so weiter entstehen, die grundsätzliche Spannung der Geschichte in der Tatsache liegt, dass man den Kern dessen, was dann in den 70er Jahren passieren wird, ahnt, atmet, fühlt. Alle Personen fühlen sich diesem Tod gegenüber wie ein Indikator. Wie Lackmuspapier sind sie am Scheideweg, und sind sich dessen bewusst. Sie hatten zusammen geschlafen. Eng. Dort, in dem kleinen Bett im Zimmer des Sohns des Ex-Partisans, der jetzt in Ulm studierte. An der Wand hing das Plakat mit der Aufschrift »Che lebt«, das der Verleger drucken ließ, nachdem Che in Bolivien ermordet worden war. Die Bücher in den Regalen waren fast allesamt Bücher aus dem Verlag des Verlegers. Er überflog die Titel auf dem Buchrücken. 100 Jahre Einsamkeit, die Theorie der Bedürfnisse, Senza Tregua, die sexuelle Revolution, Wir wollen alles, das bolivianische Tagebuch, Unter dem Vulkan. Er nahm ein Buch heraus, las einige Zeilen hier und dort, dann zog er sich an und ging hinaus, ohne sie zu wecken. Und jetzt saß er dort in der Bar des Ortes, mit dem Kommandante und mit seinen Kopfschmerzen. Noch im Abendanzug, nicht besonders derangiert, saß der Konsul seitwärts, einen Fuß auf der Sprosse des nächsten Hockers, an der rechtwinkligen kleinen Bar. Eine Haarlocke fiel ihm in die Augen, und mit einer Hand hielt er seinen kurzen Spitzbart umfasst. Er saß halb über die Theke gebeugt und schien mit sich selbst zu reden. Denn der Barmann, ein etwa 18-jähriger, dunkler, geschniegelter Bursche, der ein Stück entfernt an einer Glastrennwand stand, sah nicht so aus, als hörte er zu. Am Morgen war der Ex-Partisan wie üblich ins Dorf gegangen, um Zeitungen zu kaufen. Um Luft zu schnappen, hatte er ihn ins Dorf begleitet, wo ihn alle kennen, schätzen und respektieren. Guten Morgen, Kommandante. Und jetzt könnte der Kommandante, der den ganzen Abend über nichts gesagt hatte, anfangen zu reden. Er könnte versuchen, ihm seine Reaktion auf den Tod des Verlegers zu erklären. Das Dorf ist an diesem Punkt wichtig, weil die Personen sich nicht den ganzen Tag im Haus aufhalten und nur an einem Tisch miteinander reden sollten, wie wir es jetzt tun. Es ist wichtig, dass es ein Draußen gibt. Vielleicht könnte es dort im Dorf ein kleines Fest der Unita geben, auf das sie gehen. Und wo auch etwas los ist. Schließlich gibt es dort in den Regionen bei Pavia, jenseits des Po und bei Lodi, diese großen Tafelrunden, wo nach ein paar Flaschen etwas spritzigen Weins die Rufe ertönen, es lebe der Kommunismus und ähnliches. Die Personen dürfen kein kleiner verlorener Haufen sein, abgeschnitten von der Welt und eingeschlossen isoliert in einem Haus. Der Würgeengel wird erst Jahre später erscheinen. Einverstanden. Die Szene draußen kehrt die Situation drinnen um. Einerseits sind sie in dem Haus gefangen wie die Ratten, sind isoliert. Wir haben diese Spannung gegenüber der Außenwelt, indem sie die Zeitungen lesen, alle Zeitungen. Und auch die Paranoia mit dem Telefon, wie wir sie damals hatten. Wir dachten immer, dass alle Telefone abgehört würden. Wenn wir aus dem Fenster sahen, befürchteten wir das Schlimmste. Bloß wegen eines Autos, das verdächtig nahe am Haus geparkt war. Anders dann auf einem ländlichen Fest. Sie befinden sich in freundschaftlicher Umgebung. Sie bewegen sich in einem sozialen Umfeld. Es gibt ein Fest der Unita, das sie besuchen, wo sie gemeinsam mit anderen trinken, zusammen mit dem Kommandante, der dort alle kennt. Mich überzeugt das ländliche Fest nicht. Schließlich war das ganze Phänomen, waren die ganzen Geschichten städtisch, großstädtische Geschichten. Es könnte doch auch ein Dorf sein auf der Schwelle zur Stadt, wo es den Bauernhof noch gibt, aber auch schon die Fabrik, wo es das Alte und das Neue gibt, das Land, die Stadt und die Industrie, wo aber der Bauernhof nicht verschwindet. Irgendein Ort an der Peripherie Mailands. Diese Geschichten sind Stadtgeschichten, sind Großstadtgeschichten. Und sie sind deshalb so schwer zu erzählen, weil es in Italien eigentlich keine Großstadtgeschichten gibt. Weil es keine Großstädte gibt in Italien. Nicht so, wie wir sie aus den amerikanischen Filmen kennen. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass ein Film, der in New York spielt, auch in Italien, in Mailand oder Rom handeln könnte, wo alles eng ist, wo in der Nacht alles geschlossen ist. Eine Metropole ist eine vielfältige, mysteriöse, beunruhigende, grenzenlose Sache außerhalb der Zeit. Mailand dagegen ist eine provinzielle Stadt, was diese aufgeblasenen Mailänder nur nicht wahrhaben wollen. Sie behaupten, dass Mailand wie New York sei und glauben das sogar. Im Gegensatz dazu gibt es das Hinterland Mailands, das unendlich wichtiger, mysteriöser und beunruhigender ist als die paar Straßen um die Piazza del Duomo. Die wirkliche Stadt dehnt sich bis Sesto aus und geht dutzende Kilometer weiter nach Norden. Dort gibt es noch nach Mitternacht bis 5 Uhr morgens Streit und Schlägereien. Dort werden Menschen totgeschlagen und bleiben auf der Straße liegen, und im Morgengrauen sammelt dann die Polizei die Toten ein. Der einzige italienische Film, der ein bisschen versucht hat, das darzustellen, wenn auch auf eine verrückte Art, war Rocco und seine Brüder. Leider aber mit einem Mischmasch aus Sentimentalität, Mackertum und Morbidität. Dagegen ist Rom eine wahnsinnig gewordene Hauptstadt. Aber der einzige Film, der sie als moderne Metropole gezeigt hat, ist immer noch Dolce Vita. Ich kenne Rom nicht, aber meiner Meinung nach könnte man inzwischen einen sehr interessanten Film über Mailand drehen. Wenn wir uns in Mailand umschauen, sehen wir eine Stadt, die dabei ist, zur Metropole zu werden. Mit den 2,5 Millionen Menschen, die außerhalb leben, außerhalb des Stadtbezirks und ganz allgemein, nimmt es bedeutende Dimensionen an. Langsam sind wir bei 4 oder 5 Millionen Einwohnern. Anfang der 70er Jahre, die Zeit, in der die Geschichte spielt, die wir erzählen wollen, das ist auch die Zeit des Übergangs aus der Stadt ins Hinterland, das damals schon anfing, monströs zu werden. Nanni Balestrini, der Verleger. Aus dem Italienischen von Christel Fröhlich und Andreas Löhrer.